Da redete Jahwe mit Mose folgendermaßen: Sondere mir alles Erstgeborene als heilig aus, alles was bei den Israeliten zuerst den Mutterschoß durchbricht, es sei Mensch oder Tier, mir soll es gehören. Und Mose sprach zum Volke: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus dem Lande, da ihr Sklaven wart, ausgezogen seid. Denn mit gewaltiger Hand hat euch Jahwe von dort weggeführt, daher darf kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus, im Monat Abib. Wenn dich nun Jahwe in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter bringen wird, welches dir zu verleihen er deinen Ahnen zugeschworen hat, ein Land, welches von Milch und Honig überfließe, so sollst du diesen gottesdienstlichen Brauch in eben diesem Monat beobachten. 7 Tage hindurch sollt ihr ungesäuerte Brote essen, am 7. Tag aber soll Jahwe ein Fest gefeiert werden. Ungesäuerte Brote sollen die 7 Tage hindurch gegessen werden, und es darf sich kein gesäuertes Brot und kein Sauerteig bei dir vorfinden in deinem ganzen Bereich. Und an jenem Tage sollst du deinem Sohne Folgendes erzählen: Dies hat Jahwe an mir getan, als ich aus Ägypten wegzog. Und es soll dir sein, wie ein Wahrzeichen an deiner Hand und wie ein Gedenkzeichen an deiner Stirn, damit die Unterweisung Jahwes stets in deinem Munde sei, denn mit gewaltiger Hand hat dich Jahwe aus Ägypten weggeführt. Daher sollst du diese Satzung beobachten Jahr für Jahr zur festgesetzten Zeit. Wenn dich aber Jahwe, wie er es dir und deinen Ahnen zugeschworen hat, in das Land der Kanaaniter bringen und dir dasselbe verleihen wird, so sollst du alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, Jahwe Wein, jeder erste Wurf des Wies, der dir zuteil wird, soweit es Menschen sind, sollen sie Jahwe gehören. Jeden ersten Wurf eines Esels aber sollst du mit einem Lamm auslösen, willst du ihn aber nicht auslösen, so sollst du ihm das Genick brechen. Aber jede erste Menschengeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Und wenn dich dein Sohn einst fragen wird, was bedeutet dies? So sollst du ihm antworten: Mit gewaltiger Hand hat uns Jahwe aus Ägypten, dem Lande, wo wir Sklaven waren, hinweggeführt. Denn als der Pharao verstockt war und uns nicht wollte ziehen lassen, hat Jahwe alle Erstgeburt in Ägypten getötet, sowohl die Erstgeborenen unter den Menschen, als den ersten Wurf des Wies. Deswegen bringe ich Jahwe jeden ersten männlichen Wurf als Opfer, und jeden Erstgeborenen unter meinen Söhnen löse ich aus. Und es soll dir wie ein Wahrzeichen an deiner Hand und wie ein Gedenkzeichen an deiner Stirn sein, dass uns Jahwe mit gewaltiger Hand aus Ägypten weggeführt hat. Als aber der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht auf dem Wege nach dem Lande der Philister, obwohl dies der nächste gewesen wäre, denn Gott dachte, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe zu bestehen hätte, und sie könnten nach Ägypten zurückkehren wollen, sondern Gott ließ das Volk auf dem Wege nach der Wüste hin gegen das Schilfmeer umbiegen, und kampfgerüstet zogen die Israeliten aus Ägypten fort. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit, denn dieser hatte die Söhne Israels mit schwerem Eide verpflichtet: Wenn Gott sich dereinst eurer annehmen wird, müsst ihr meine Gebeine von hier mit euch nehmen. Da brachen sie von Sukkot auf und lagerten sich in Etam, am Rande der Wüste. Jahwe aber zog vor ihnen her, tagsüber in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen Licht zu spenden, so dass sie bei Tag und bei Nacht weiterziehen konnten. Tagsüber wich die Wolkensäule nicht und des Nachts stand die Feuersäule vor dem Volke.